Thoas und Arkas. Verwirrt gesteh ich, o Herr, dass ich meinem Verdacht keine Richtung zu geben weiß. Ob diese Gefangenen auf ihre Flucht heimlich sinnen oder ob die Priesterin ihnen Vorschub tut. Es geht ein Gerücht, man habe am Ufer Gewaffnete gesehen. Und der Wahnsinn des Menschen, die Weihe und der Aufschub sind verschiedentlich auszulegen, je nachdem man argwöhnt, streng oder gelind. Ruf mir die Priesterin herbei. Dann geh und durchsuche sorgfältig das Ufer, wo es an den Hain grenzt. Schont seine heilige Tiefen, aber in Hinterhalt, ums Vorgebirg, legt bewährte Männer und fasst sie, wie ihr pflegt. Arkas ab. Entsetzlich wechselt mir der Grimm im Busen. Erst gegen sie, die ich so heilig hielt. Dann gegen mich, der ich sie zum Verrat durch meine Güte bildete. Zur Sklaverei gewöhnt der Mensch sich gut und lernt gar leicht gehorchen, wenn man ihn seiner Freiheit ganz beraubt. Güte lockt jeden verwegenen Wunsch hervor. Vergebens, dass du Menschen durch sie dir zu verbinden hoffst. Ein jeder sinnt sich nur sein eigen Schicksal aus. Zur Schmeichelei verwöhnt man sie. Und widersteht man der zuletzt? So suchen sie den Weg durch List und Trug. Iphigenie und Thoas. Du forderst mich? Was bringt dich zu uns her? Des Opfers Aufschub ist wichtig genug, dass ich dich selbst darum befrage. Ich habe an Arkas alles klar erzählt. Von dir möchte ich es weiter noch vernehmen. Was habe ich mehr zu sagen, als dass die Göttin dir Frist gibt, zu bedenken, was du tust? Sie scheint dir selbst gelegen, diese Frist. Wenn du mit festem, grausamen Entschluss die Seele verhärtet hast, so solltest du nicht kommen. Ein König, der das Unmenschliche verlangt, find Diener genug, die gegen Gnad und Lohn den halben Fluch der Tat mit gierigen Händen fassen. Nicht ich. Ein Altgesetz gebietet dieses Opfer. Jed Gesetz ist uns willkommen, wenn's unserer Leidenschaft zur Waffe dient. Mir gebietet ein ander Gesetz, ein älteres, mich dir zu widersetzen. Das Gesetz, dem jeder Fremde heilig ist. Es scheinen die Gefangenen dir besonders angelegen, denn du vergisst, dass man den Mächtigen nicht reizen soll. Ob ich rede oder schweige, kannst du doch wissen, was ich denke. Ich, die ich selbst vorm Altare zitternd kniete, als Kalchas in seiner Hand das heilige Messer zuckte und vorm unzeitigen Tod mein Eingeweide wirbelnd sich entsetzte. Ich eben dieser Göttin zum Opfer bestimmt, der diese Fremden hingerichtet werden sollen. Von ihr gerettet. Soll ich nicht alles tun, sie auch zu retten? Du weißt es. Und du willst mich zwingen. Du hast dem Könige nicht, nur deinem Dienste zu gehorchen. Lass ab! Beschöne nicht die Gewalt, womit du ein wehrloses Weib zu zwingen denkst. Ich bin so frei als einer von euch. Ha! Stünde hier Agamemnons Sohn dir gegenüber und du verlangtest, was ich nicht gebührt, so hat auch er ein Schwert und kann die Rechte seines Busens verteidigen. Ich habe nichts als Worte. Und es ist edel, hoch einer Frauenwort zu achten. Ich achte sie mehr als des Bruders Schwert. Stets ist zweideutig, wie das Los der Waffen fällt. Doch ohne Hilfe gegen euren Trutz und Härte hat die Natur uns nicht gelassen. Sie hat dem Schwachen List und eine Menge von Künsten gegeben, auszuweichen, zu verspäten umzugehen. Und der Gewaltige verdient, dass man sie gegen ihn braucht. Wache Vorsicht vereitelt wohl die List. Und eine reine Seele gebraucht sie nicht. Ich hab sie nie. Ich werd sie nie gebrauchen. Versprich nicht mehr, als du zu halten denkst. Könntest du sehen, wie meine Seele durcheinander kämpft? Ein bös Geschwür, das sie ergreifen will, im ersten Ansatz mutig abzutreiben. So stehe ich denn hier wehrlos gegen dich. Was bleibt mir nun, die Rechte meiner Freiheit zu verteidigen? Soll ich die Göttin um ein Wunder rufen? Ist in den Tiefen meiner Seele keine Kraft mehr. Du scheinst mir wegen der Fremden übermäßig besorgt. Wer sind sie? Sie scheinen für Griechen, muss ich sie halten. Landsleute! Du wünschest deine Rückkehr wohl mit ihrer. Ich wende im Herzen auf und ab ein kühnes Unternehmen. Dem Vorwurf der Torheit werde ich nicht entgehen, noch großem Übel, wenn es fehlschlägt. Vernimm, o König. Ja, ein Betrug gegen dich ist auf der Bahn. Ich habe die Gefangenen, statt sie zu bewachen, hinweggeschickt, den Weg der Flucht zu suchen. Ein Schiff harrt in den Felsenbuchten an der See, das Zeichen ist gegeben und es naht sich wohl. Dann kommen sie hierher zurück und wir haben abgeredet, zusammen mit dem Bilde deiner Göttin zu entfliehen. Der eine, den der Wahnsinn hier ergriff und nun verließ, ist mein Bruder. Orest, der andere sein Freund, mit Namen Pylades. Apoll schickt sie von Delphos her, das heilige Bild seiner Schwester hier zu rauben und nach Delphos hinzubringen. Dafür verspricht er meinem Bruder, den um der Muttermord die Furien verfolgen, von diesen Qualen Befreiung. Nun habe ich uns alle, den Rest von Tantals Haus, in deine Hand gelegt. Verdirb uns, wenn du darfst. Du weißt, dass du mit einem Barbaren sprichst und traust ihm zu, dass er der Wahrheitsstimme vernimmt. Es hört sie jeder, unter jedem Himmel, dem ein edles Herz, von Göttern entsprungen, den Busen wärmt. Was sehnst du mir, o König, tief in der Seele? Ist's Verderben? So töte mich zuerst, denn nun fühle ich, in welche Gefahr ich die Geliebten gestürzt habe, da keine Rettung überbleibt. Haben die Betrüger der lang verschlossenen, Leichtgläubigen ein solch Gespinst über die Seele geworfen? Nein, König, ich könnte wohl betrogen werden, diesmal bin ich's nicht. Wenn sie Betrüger sind, so lass sie fallen. Ist aber dies der lang erflehte, geliebte Bruder, so lass uns. Sei uns freundlich. Lass mich mit reinen Händen, wie mit reinem Herzen, hinübergehen und unser Haus entsühnen. Halte Wort. Wenn zu den meinen mir Rückkehr zubereitet wäre, schwurst du, mich zu lassen. Unwillig, wie Feuer sich gegen Wasser wehrt und gischend seinen Feind zu verzehren sucht, so arbeitet in meinem Busen der Zorn gegen deine freundlichen Worte. Jetzt erkenne ich die Stimme, die mich so oft besänftigt hat. O, reiche mir die Hand zum schönen Zeichen. Du forderst viel in einer kurzen Zeit. Um Gut zu tun, braucht's keine Überlegung. Sehr viel, ob aus dem Guten Böses nicht entspringe. Zweifel schadet dem Guten mehr als das Böse selbst. Bedenke nicht. Gewähre, wie du's fühlst. Orest tritt auf mit gezogenem Schwert. In meiner Gegenwart führt keiner ungestraft das nackte Schwert. Wer ist er, der uns drohen darf? Verehr in ihm den König, meinen väterlichen Beschützer. Verzeih mir, Bruder, aber mein kindlich Herz hat unser ganzes Geschick in seine Hand gelegt. Ich habe ihm euren Anschlag rein bekannt und meine Seele vorm Verrat gerettet. Gewährt er dir und den deinen Rückkehr? Dein gezogenes Schwert verbietet mir die Antwort. Du siehst's. Ich horche deinen Worten. Arkas tritt auf. Gelassen, wie sich's dir ziemt, sehe ich dich, o König, den Feinden gegenüber. Wenig fehlt, so ist ihr Anhang überwältigt. Ihr Schiff ist unser. Und ein Wort von dir, so steht's in Flammen. Geh und gebiete den meinen Stillstand. Es harr ein jeder, ohne Schwertstreich, auf mein Wort. Arkas ab. Womit bezeugst du, dass du Agamemnons Sohn und dieser Bruder bist? Dies ist das Schwert, mit dem er Troja umgekehrt. Dies nahm ich seinem Mörder ab und bat die Götter um seinen Mut und Arm und das Glück seiner Waffen und einen schöneren Tod. Wähl einen von den Edlen deines Heers heraus und stelle mir ihn gegenüber. Meiner edlen und tapfern Schar ist groß, doch auch in meinen Jahren weich ich keinem und bin bereit, mit dir das Los der Waffen zu versuchen. Mitnichten. König, es braucht des blutigen Beweises nicht. Enthaltet die Hand vom Schwert, um meinetwillen. Mir ist selbst viel daran gelegen, dass ich nicht betrogen werde. Ich habe beide um den mindesten Umstand ausgefragt und redlich sie befunden. Auch hier auf seiner Hand das Mal wie von drei Sternen. Dann zwischen seinen Augenbrauen zeigt sich noch die Schramme von einem harten Fall Elektra, die immer heftige und unvorsichtige ließ ihn als Kind auf eine Stufe aus ihren Armen stürzen. Arkas kommt zurück, etwas später auch Pylades. Thoas? Wenn auch dies allen Zweifel hübe, sehe ich doch nicht, wie ohne der Waffen Ausspruch wir enden können. Du hast bekannt, dass sie das Bild der Göttin mir zu rauben gekommen sind. Es möchte nun wohl schwerfallen, den Anschlag zu vollführen. Die Griechen lüstet's öfters nach der barbaren Gütern, dem goldenen Vliese und den schönen Pferden. Doch haben sie nicht immer durch Gewalt und List gesiegt. Orest? Das Bild. O König, soll uns nicht entzweien. Es war ein Irrtum, den wir und besonders mein weiser Freund in unserer Seele befestigt. Als nach der Mutter unglücklichem Tod mich die Furien unablässig verfolgten, fragt ich beim delphischen Apoll um Rat und Befreiung. Bringst du die Schwester? So war seine Antwort. Vom taurischen Gestad mehr hier nach Delphos, so wird Diana dir gnädig sein, dich aus der Hand der Unterirdischen retten. Wir legten's von Apollons Schwester aus. Und er verlangte dich. Durch deine Berührung sollt ich wunderbar geheilt sein. Schön löst sich der verhüllte Ratschluss der Göttin auf. Sie nahm dich weg, du Grundstein unseres Hauses, und hub dich fern in einer heiligen Stille zum Segen deines Bruders und der deinen auf. Wenn du friedlich gesinnt bist, o König, so halte sie nicht auf, dass sie mit reiner Weihe mich ins entsühnte Haus der Väter bringe und die ererbte Krone auf das Haupt mir drücke. Vergib uns unseren Anschlag. Gewalt und List, der Männer höchster Ruhm, sind durch die schöne Wahrheit, durch das kindliche Vertrauen beschämt. Iphigenie sagt, denk an dein Wort und höre diese Rede, die aus einem Munde kommt, der treu ist und grad. Versagen kannst du's nicht. Gewähr's uns bald. So geht. Nicht so, mein König. Ohne deinen Segen? In Unzufriedenheit will ich nicht scheiden. Verbann uns nicht. Lass zwischen den Deinen und uns ein freundlich Gastrecht künftig walten. So sind wir nicht auf ewig abgeschieden. Ich halte dich so wert, als man den Mann, den zweiten Vater, halten kann. Und so soll's bleiben. O geben dir's die Götter leuchtend, wie du's verdienst. Leb wohl. O wende dich und gib für unseren Segen den deinigen zurück. Ein holdes Wort des Abschieds. Sanfter schwellt der Wind die Segel und lindernde Tränen lösen sich von den Augen des Scheidenden. Leb wohl. Und reich zum Pfand der alten Freundschaft mir deine Rechte. Leb wohl. Lebt wohl.